2,5 Jahre, als ich einsaß in Haft, hab ich nur an eins gedacht, Digga, weil was anders. Was hast du gemacht, seit du raus bist? Mönckebergstraße gescoutet, ob Bus oder Bahn, ich mach Asian im Club an der Bar, ich mach was ich kann. Die Quote ist gut, ich krieg 7 von 10. Ich hab das im Blut, sie lieben mich eben. Innenstadt, Alster, Elbe, egal, ich hab Geld, ich bezahl, Baby, stell, was du machst. Sie steht an der Ampel und das ist fatal. Krassester Arsch, ich mach sie mir klar. Ein Lächeln, Eis essen, Eis brechen, reinstechen. Zeit für Action, zieh den Bock aus, ich hab Bock drauf, Top Scout. Ich weiß, was du willst, ich kann es in deinen Augen sehen. Du willst heute Nacht nicht allein nach Hause gehen. Du bist versaut und ich lock's raus. Ich bin Top Scout, Baby, Top Scout. Top Scout, ja, so ist ein Top Scout. Top Scout, Top Scout, 187 Top Scout. Hast du diese Frau gesehen? Top Scout, Top Scout. Komm, lass uns scouten gehen. Sex on the Beach, jetzt oder nie. Ich hab keinen Respekt vor deinem hässlichen Typ. Ein echtes Genie, welcher aber süß. Mit freshem Parfüm und Cash in den Jeans. Mach mal auf Tire, es juckt mich nicht. Ich bring ein paar Sprüche, weil's lustig ist. Werde täglich bestätigt in dem, was ich tu. Beim Sex wird es eklig, ich geb keine Ruhe. Ich hab nichts gelernt, außer Asche zu jagen. Du hast schöne Augen auf mehreren Sprachen. Sie will es auch, ich hab einfach das Näschen und will sie nicht geben, weiter zu nix. Masche egal, charmant in den Tag. Ist eine besetzt, ist eine andere am Start. Ich bin drauf aus, eine Frau flach zu legen. Genau das mein Leben, Scout-Qualitäten. Ich weiß, was du willst, ich kann es in deinen Augen sehen. Du willst heute Nacht nicht allein nach Hause gehen. Du bist versaut und ich lock's raus. Ich bin Top Scout, Baby, Top Scout. Top Scout, ja, so ist ein Top Scout. Top Scout, Top Scout, 187 Top Scout. Hast du diese Frau gesehen? Top Scout, Top Scout. Komm, lass uns scouten gehen. Oh, yeah.